Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo und dem Marcel. Hallo und Martin. Ja, hallo. Wir haben uns virtuell zusammengefunden, um eine neue Fanboys-Folge aufzunehmen. Und dieses Mal gibt es einen besonderen Zahlenfakt von Marcel. Das ist nämlich die Folge 218. Ja, und da hat es irgendwie bei mir geklingelt. Und warum? Weil der Paragraph 218 ja jahrelang im Gespräch war. Ja. Und ja, irgendwie ist es so eine der wenigen Paragraphennummern, die mir überhaupt präsent ist. Wir erinnern uns, 218, der Abtreibungsparagraph, der die Abtreibung unter Strafe stellt. Genau. Und ja, da gab es ja große Diskussionen, gerade auch nach der Wende nochmal, weil die Regelung ja in Deutschland, in Westdeutschland ganz anders war als in der DDR. Und ja, das wurde ja dann so geregelt, dass die ersten 3 Wochen eine Abtreibung straffrei bleibt, wenn man vorher ein Beratungsgespräch durchgeführt hat. Ja, das der 218a dann, glaube ich. Und 3 Tage wartet und dann sich entscheidet. Ja, und da gab es ja auch große Diskussionen, weil viele der Beratungsstellen ja auch kirchlich organisiert waren. Hm. Und dann und oder sind. Und oder sind. Und da natürlich auch nochmal ein ganz anderer Konflikt besteht. Ja. Und es gibt ja durchaus immer noch Diskussionen darüber, auch wenn das gerade so ein bisschen im Hintergrund stattfindet, vergleichsweise zu anderen Zeiten. Und es wird auch über die Komplettabschaffung irgendwie dieses Paragraphen oder zumindest eine ganz neue Formulierung diskutiert. Nun ja. Bis jetzt ist es eine Kompromisslösung. Interessant finde ich auch, dass die DDR da schon früher viel weiter war als wir. Also, die BRD. Wir, TM. Ja. Ja, also es ist ja bei Frauenrechtsthemen mitunter öfter so gewesen. Mhm. Auch so, dass Frauen ihren Job trotz Kind weitermachen können. Mhm. Ja, interessant ist auch der Wikipedia-Artikel dazu, vor allem auch die Karte, wo man dann sieht, wie das in welchen Ländern geregelt ist. Also zum Beispiel in Großbritannien ist es noch ganz anders. Irland weiß man ja auch. Ja. Ja, da lohnt sich auch mein Blick drauf. Ja. Und sich das vielleicht alles nochmal vergegenwärtigen, das ganze Thema. Ja, ja. Und jetzt von diesem ernsten Thema gehen wir wieder zu unseren üblichen Apple News Tralala Themen, die nicht von gesellschaftlicher Relevanz sind, zumindest nicht in dem Maße. Vor allem unser erstes, weil wir berichten knallhart und top aktuell, dass Apple jetzt tatsächlich Pappschachteln für andere Menschen macht. What? Ja, und zwar in den Apple Stores gibt es ja irgendwie auch Zubehör von anderen Herstellern, irgendwie zum Beispiel Elgato und Belkin und wie die Firmen alle heißen. Und da kann man alle Tech-Gadgets erstehen, die irgendwie mit iOS oder mit Mac zusammen funktionieren. Und für diese Geräte macht Apple jetzt tatsächlich Vorgaben und teilweise sogar Packungsdesign, damit die so aussehen wie die Packungen von Apple. Hm. Ja, komisch. Also ja. Apple hat ja schon immer so ein bisschen den Finger drauf auf allem. Also es gibt ja diesen Fakt, wenn du mit deiner App auf der WWDC irgendwo vertreten bist, auf diesen großen Hängebannern, dann kommen die nicht zu dir und sagen, hey, hast du das Icon mal in 300.000 mal 300.000? Sondern dann setzen die dann einen Designer dran, der dein Icon nachbastelt für diese Banner. Kann dir zumindest passieren, ja. Und ja, das ist wohl, Apple hängt sich da noch mehr rein und mischt da noch weiter mit. Ich finde es ein bisschen komisch. Ich finde es halt auch, also vor allem so aus den Erfahrungen, die man im App Store so macht, wo dann die Leute sowieso nicht mehr unterscheiden können, ob diese App jetzt von Apple kommt oder ob das irgendjemand anders ist. Finde ich es ein bisschen komisch, dass das auch noch vorangetrieben wird auf Hardware-Seite und im Apple Store, dass da auch alles so aussieht, als würde Apple alles machen. Ja. Naja, Aber naja, die Einigkeit der Produktpalette, dass es alles schön aussieht. Ja, vielleicht haben sie aufgegeben. Vielleicht haben sie gesagt, es denken eh alle, es kommt immer alles von Apple. Weil wenn ich sage, ich mache Spiele fürs iPhone, dann denkt mein Gegenüber fast immer, okay, du arbeitest für Apple. Hm. So bei Apple. Ja. Und ja, das vielleicht hat Apple einfach gesagt, so okay, ja, wir geben jetzt auf. Und ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz, weil die können ja trotzdem, sie haben ja die Auswahl. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie da komplett einflusslos sind, was in ihre eigenen Stores reinkommt, sondern das können sie sich ja aussuchen. Hm. Und also, was ich an Verpackungen gesehen habe in diesem Artikel, die Fotos, ja, das sind jetzt wieder diese Seitenansichten und Vorderansichten und so orthogonal draufgeschossen auf das Produkt. Mhm. Was jetzt für Apple-Laptops super gut geht, ja. Aber wenn man diese sture, schematische Design-Ansatz durchzieht, dann sieht alles gleich aus. Ja. Und irgendwie doof. Und es gibt ganz viele Produkte, die halt sich überhaupt nicht eignen für diese immer nur 90 Grad Winkel Draufsicht. Ja, Glühbirnen zum Beispiel. Ja. Ich finde das ein bisschen seltsam, aber nun ja, Apple hat da halt irgendwie Vorstellungen und anscheinend auch genug Marktmacht mittlerweile, das irgendwie auch durchzusetzen. Das ist auch ein gutes Thema fürs nächste Thema. Ein gutes Thema fürs nächste Thema. Das ist auch ein guter Punkt im nächsten Thema, nämlich hurra, hurra, Apps werden noch billiger. Yes. Ja, es gibt jetzt neuere Price-Tiers. Price-Tiers sind so die Art, wie du als App-Entwickler deinen App-Preis einstellst. Das kannst du nicht frei machen, sondern das sind so Stufen, die du auswählen kannst. Stufe 1 ist $1, 2 ist $2, etc. Und jetzt gibt es für eine Handvoll Länder ein paar Stufen unter Stufe 1. Die heißen dann Stufen A und B. Ja. Und zum Beispiel in Mexiko ist Stufe 1 15 Pesos, was ungefähr ein Dollar ist. Und Stufe A sind 5 Pesos, was so 30 Dollar Cent sind. Hm. Und Stufe B ist halt 9 Pesos, also da wird wohl irgendwie komisch gerundet, was dann 60, 70 Dollar Cent sind. Ja. Also ach, das ist ja interessant. So, also wahrscheinlich macht das dann die Mehrwertsteuer aus, aber wie ich das jetzt recherchiert habe, ist das in China ja schon seit November ausgerollt, diese Alternate Tiers. Und da ist es halt so, dass das Tier A, also das billigste, 1 Yuan ist. Und 1 Yuan sind so ungefähr 15 Euro Cent. Aha. Krass. Ja. Also wir können unsere Apps jetzt, der geht nicht zu Ende. Ja, wir können unsere Apps jetzt noch viel billiger machen. Also ehrlich gesagt, also wir haben momentan hier eh keine, die nur einen Dollar wert wäre. Und wenn, dann würde ich mir auch nochmal überlegen, ob ich jetzt das auch noch anfange, irgendwie dann für 15 Cent irgendwas zu verkaufen. Das kann sich ja nicht lohnen. Ja, ich verstehe es nicht, weil auch für einen Dollar verkaufen lohnt sich schon nicht. Und für weniger als einen Dollar zu verkaufen, wo diese ganze Free-to-Play-Geschichte so stark ist und Apps, die $0 kosten und es dann irgendwie anders reinholen, eh so im Kommen. Vielleicht haben sie irgendwelche Marktanalysen gemacht, also ich gehe davon aus, die dann sagen, in Mexiko hast du einen Verkaufsvorteil, wenn du noch billiger als 15 Pesos bist oder vielleicht sind einstellige Pesos-Beträge. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann da nur den Kopf drüber schütteln. Naja, wenn du dir ein goldenes iPhone kaufst, dann musst du das Geld ja wieder reinholen. Ja, das ist nämlich auch das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Weil ja, das sind Länder, wo die Kunden vielleicht nicht so finanzkräftig sind mitunter. Aber auf der anderen Seite müssen sie sich ja auch die Hardware kaufen. Und die Hardware kostet ja auch nicht weniger. So. Und warum kannst du dann für eine App nicht einen Dollar verlangen und musst dann auf so 15 Cent runtergehen? Das leuchtet mir nicht so ein. Ja, das ist halt alles, die Kosten sind überall verschleiert und subventioniert durch Netzgebühren, Betreibergebühren. Das heißt, das iPhone, das kaufst du dir und das kostet halt, wenn du es dir kaufst, keine Ahnung, $100 oder nix. Du kriegst es geschenkt und dann hast du deinen Vertrag, dessen Kosten du nicht spürst im Monat. Und dann hast du ein geschenktes iPhone und dann kostet plötzlich alles so 15, 30 Pesos da drauf. Ja, es ist, ja. We are unhappy. Seufzen, seufzen. Ja, wobei man, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, also Mexiko ist für Rules das verkaufsstärkste Land in Lateinamerika. Was kostet Rules da? Das, wie viel Pesos das sind, kann ich jetzt auch nicht sagen. Du bist Tier 3, gell? Also 45 Pesos. Ich glaube schon. Habt ihr eigentlich noch was gehört zu, man kann in Griechenland keine Apps mehr kaufen? Da hat sich dann auch was entwickelt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Was war da die Geschichte? Naja, durch die aktuellen Bankenregelungen konntest du wohl die Kreditkarten nicht mehr belasten. Ah. Weswegen man keine Apps mehr kaufen konnte. Also auch nicht für einen Dollar. Ah. Okay. In Griechenland. Ich habe das aber auch nicht weiter verfolgt und weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Kann man allerdings auch vorstellen, dass man andere Sorgen hat als. Das, ja, schon, aber. ja, in schlechten Zeiten stürzen sich die Leute ja immer gerne auf Entertainment. Also die Geschichte ist wohl, dass das alles über PayPal läuft und die halt gerade nicht funktionieren und griechische Kreditkarten nicht akzeptiert werden von Apple für den App Store. Und deswegen hängt das alles so ein bisschen in der Luft. Ja. Faszinierend. Wusste ich nicht. Well. Nun ja. Nun ja. Sehr seltsam. Ja, und keine Ahnung, wenn ich ein griechischer App-Developer bin und dann plötzlich nicht mehr gucken kann, was die anderen machen, dann ist das auch blöd. Keine Ahnung. Ja. Wobei, da könntest du dir immer noch irgendwie ein US-Konto zulegen. Aber ist natürlich auch, ja, ist suboptimal. Möglich. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich hat man als griechischer App-Developer andere Sorgen, als jetzt gerade keine Apps kaufen zu können. Gut, als nächstes habe ich auf der Liste einen kleinen Hinweis, nämlich wir erinnern uns, vor geraumer Zeit, das dürfte jetzt schon 2-3 Jahre her sein, hat Google für Android dieses neue Design, diese neuen Design-Guidelines rausgebracht, die sich da Material Design nennen. Und sie haben das jetzt so ein bisschen erweitert auf Webseiten und haben da eine Webseite veröffentlicht, wo man da auch Templates runterladen kann, so für Blogs und Kram und die üblichen Webseiten, die man so benutzt. Das Ganze nennt sich dann Material Design Lite und sieht ganz nett aus, finde ich. Ja, interessant. Also wenn ihr mal dem Link folgt, finde ich die Rubrik Styles, diese Würfel, Styles, wirkt für mich komplett kaputt. diese Würfel? Ja, ist seltsam. Weil die eine Seite ist irgendwie länger als die andere. Stimmt. Der sieht so aus. Ja. Das ist sowas, so eine Mischung zwischen Isometrie und. Schau mal, was der bei mir gerade. Meiner hat sich gerade aus irgendeinem Grund komplett verzogen. Der sieht jetzt. Schau mal den. Tipp mal drauf. Man kann den verziehen. Oh, macht er bei mir nicht. Bei dir nicht. Sehr seltsam. Also mein Würfel hat sich gerade desintegriert und verschoben. Ja, es sieht ganz nett aus. Es ist halt so relativ bold, hohe Kontraste, abstraktische Formen. Mhm. Also es hat halt so diesen googly Android-Style, den zum Beispiel auch Google Plus hat. Und da kann man Webseiten mit basteln oder was ist das? Das sind halt Designvorlagen, die du verwenden kannst, an denen du dich orientieren kannst. Also sie haben da so irgendwie so ein Dashboard und eine Text-heavy Webpage, Standalone-Artikel und die kannst du dir dann quasi schnappen und ein bisschen anpassen an deine Bedürfnisse und hast da dann sowas, was dem Material Design entspricht. Mhm. Fand ich ganz nett so und es hat irgendwie auch alles GitHubig und zum Downloaden und unter freier Lizenz. Insofern kann man mal reingucken, wenn man sowas braucht. Okay, interessant. Nice. Cool, cool. Die Nachrichten sind sommerbedingt dünn. Deswegen kommen wir am besten jetzt gleich zur Kategorie, was wir runtergeladen, gekauft und konsumiert haben. Kurz Konsum. Nice. Ja, und ich fange am besten an, weil ich ja irgendwie jedes dritte Thema irgendwie hier, oder jedes zweite im Prinzip, auf der Liste habe. Und mein erstes ist Habitica. Und das hört sich neu an, ist aber eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen. Wir erinnern uns, ich glaube, ich habe es auch schon mal in dieser Sendung erwähnt, es gibt diesen Service, der heißt Habit RPG. Und was ist das im Wesentlichen? Ein To-Do-Listen-Habit-Management-Dingsy, bei dem man nebenher auch noch so eine Gamification-Aspekt hat, also wo man mit alltäglichen To-Dos quasi seinen Avatar hochlevelt. Sprich, du kreuzt irgendwie an, ich habe die Geschirrspülmaschine eingeräumt, was irgendwie so einer deiner Tasks ist, für die du irgendwie Punkte bekommst, nachdem du es eingetragen hast. Und dann levelt deine virtuelle Spielfigur in diesem Spiel, in diesem Pseudospiel irgendwie hoch und kriegt Gold und freut sich. Da kannst du halt irgendwie so die Chores, also die Aufgaben, die du so erledigst tagsüber, und die To-Dos, die du dir so aufschreibst, auch noch mit so einem, so einem Pseudospiel-Element verbinden. Das finde ich eine ganz gute Idee und fand ich eine ganz gute Idee. Das Problem war allerdings bisher, es gab keine gute App dafür. Die App, die sie da hatten, war eine Katastrophe. Die hieß Habit RPG, die ist, glaube ich, auch noch im Store. Und jetzt haben sie eine neue App, die komplett iOS ist und die gut ist und die gut funktioniert, und jetzt kann man das tatsächlich benutzen. Nice. Ja. Ich muss dazu sagen, das Habit RPG hat für mich nie funktioniert, weil es insgesamt zu viel Overhead gebracht hat für mich. Ah. Zum einen dieses ständige Tracking, das ich da betreiben muss, also dass ich abhaken muss, so, jetzt habe ich die Spülmaschine ausgeräumt, jetzt habe ich dies und das gemacht. Hm. Das war für mich im laufenden Betrieb zu viel. Und ich habe auch den Einstieg nicht wirklich geschafft, weil du musst am Anfang die Chores, also die Aufgaben, die du hast, die du machen willst, im Grunde selber einrichten und dann auch selber beziffern, mit wie viel XP geben die, wie viel Gold geben die. Und da hatte ich so einen Setup-Berg vor mir, wo ich mir gedacht habe, hey, ich will, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege und mich jetzt nicht in einem System verzetteln, das mir das irgendwie leichter machen soll. Deswegen hat es für mich nicht funktioniert. Ich denke mal, wenn jemand mehr Zeit hat, die er investieren könnte, und nur so merkt, die Zeit wird irgendwie dauernd verdaddelt und fließt ins Nichts, dann ist Habit RPG sicher ein Ansatz, den man probieren kann. Also das Setup ist mittlerweile auch besser. Ich weiß nicht, ob das mit der alten App vielleicht auch schon besser geworden ist. In der neuen App ist es auf jeden Fall so, dass wenn du neue Habits und Tasks anlegst, dann musst du auswählen zwischen Easy, Mittel oder Hard. Und das ist im Prinzip alles, was du in Sachen gibt XP so da extra festlegen musst. Ja, und das was man das normalerweise machen sollte, ist, wenn man in einer Beziehung ist, den Partner das machen lassen. Der weiß ganz genau, wo du das brauchst und wo nicht. Ja, ob das so gute Dynamiken ergibt. Ja. Es ist auf jeden Fall, ich hatte davor jetzt mal ein anderes Habit-Tracking-Dingsy mal ausprobiert und versuche jetzt mal wieder das zu benutzen, weil das gefällt mir besser. Gut, als nächstes habe ich auf der Liste den Enormocast. Das hört sich ja interessant an. Und das ist nach langer Zeit endlich mal wieder Kletter-Content. Der Enormocast ist ein Kletterpodcast und soweit ich weiß der einzige. Das Schema ist immer gleich. Chris Kalous, der Host, interviewt einen Kletterer und er kriegt jetzt er kriegt ab und zu so richtig berühmte Promis, aber er hat immer interessante Leute. Und das Witzige ist, er ist ein super Interviewer und schafft es halt aus den Leuten sehr Interessantes rauszulocken. Kennt sich halt aus, klettert schon irgendwie Ewigkeiten und hat auch so schon ein paar Promis vor die, nicht vors Rohr, vor die Linse, vors Mikro bekommen, danke. Wie jetzt Steph Davis, Lynn Hill und Alex Honnold. Mhm. Die letzten beiden sind auch in dem Google Street Bergsteig View vertreten. Also wenn Klettern euch interessiert, hört euch den Enormocast an. Wenn Klettern euch nicht interessiert, hört euch die Alex Honnold-Folge vom Enormocast an. Das ist sehr interessant, weil Alex Honnold ist dieser Freikletterer, also Solokletterer, der ab und zu auch komplett ohne Seil und ungesichert klettert. Da ist auch Nervenkitzel für jeden, auch wenn man sich für die Materie jetzt nicht interessiert, drin. Das ist die Folge 28, falls das jemand raussuchen möchte. Ah, 28, sehr ja. Schön. Genau. Ja, und wenn euch Klettern interessiert, ist das eine große Empfehlung. Der ist wirklich toll, der Podcast. Ja, das ist hört sich interessant an. Auch wenn Klettern mir irgendwie nicht so wahnsinnig nahe liegt. Mhm. Aber ich finde das toll, dass es da irgendwie auch offensichtlich langlebige Podcasts zu gibt. Der ist jetzt schon bei fast 100 Folgen. Mhm. Und macht alle zwei Wochen oder einmal im Monat? Eieiei, ich habe wieder gut recherchiert. Sieht nach alle zwei Wochen aus. Einmal alle zwei Wochen? Ja. Also es sind schon Jahre und Jahre. Ja. Zweimal im Monat so. Ja, der Enormocast. Dann mache ich wieder weiter und zwar mit einem Spiel. Der eine oder die andere unter euch werden Portal 2 gespielt haben. Und wer sich denkt, ich hätte jetzt noch mehr gerne von diesem Spiel gehabt und das war mir zu schnell vorbei, für den gibt es jetzt was Feines, nämlich es gibt jetzt Portal Stories Mel. Und das Ganze ist keine offizielle Fortsetzung von Portal, sondern eine Fan-based Mod sozusagen, mehr oder weniger. Ist aber sehr aufwendig produziert und ist sozusagen Portal 2.5. Interesting. Ja, ist auch sehr aufwendig mit Voice-Acting und tralala und richtiger Story. Und spielt halt auch so in diesem 50er-Jahre-Stil, den man im späteren Portal 2 dann irgendwie erlebt. Und das ist jetzt ein Mod oder nee? Ist eine Mod, kannst du dir umsonst runtergeladen, gibt's auch für einen Mac. Okay. Ist von Fans quasi gemacht mit der Source Engine und es sieht aber sehr gut aus. Hast du schon gespielt oder? Ja, ich habe schon reingespielt. Nein. Und es geht natürlich mit Vollgas los. Also da ist jetzt irgendwie die Lernkurve von Portal 2 wird vorausgesetzt. ein bisschen lang her. Das ist ein bisschen lang her. Wenn man da jetzt nicht irgendwie erst kürzlich reingeguckt hat, dann muss man sich da vermutlich ein bisschen reinbeißen erstmal. Weil es geht gleich los mit irgendwie orangen, blauen, weißen Flüssigkeiten und dem ganzen Kram. Und wenn man da nicht mehr genau weiß, was macht, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Die Screenshots sind schon der Hammer. Sieht schon sehr hübsch aus. Ja, also es passt gut so in die Reihe. Es ist definitiv nichts, was ich verstecken muss. Das Voice Acting ist natürlich nicht ganz so super wie das von Portal 2, aber das sind ja auch Maßstäbe. Insofern, es ist für eine Fan-based-Geschichte, es ist echt großartig. Schön. Ja. Wo wir schon bei tollen Spielen sind, die wir in der Vergangenheit gerne mochten und die wir jetzt nochmal spielen, haben wir auch was Feines von Marcel. Journey. Journey kommt jetzt endlich auf die PS4, ist ja schon lange, lange angekündigt. Release Date ist der 21.07. Ja. Und ich habe mir diesen Blogpost von diesen auf dem PlayStation-Blog angeguckt und ein bisschen rumgeklickt und dann dachte ich, wieso brauche ich das jetzt? Bilder sehen genauso aus wie vorher. Das ist jetzt 60 FPS und 1080p und 360 No-Scope. Nein, also das Problem ist folgendes. Also das ist ja ein Cross-Buy, das heißt, wenn man das schon gekauft hat und eine PlayStation 4 hat, dann kann man es sich einfach nochmal laden. Mhm. Ich habe mir aber noch keine PlayStation 4 gekauft und ich bin jetzt echt am Schwanken, ob sich das lohnt, dafür eine PlayStation 4 zu kaufen für eine einfach ein besseres Bild. Vor allem der Monitor oder der Fernseher, den ich dranhängen habe, ist eh richtig beschissen. Warum hast du denn nicht damals die PlayStation 3 gekauft? Die habe ich mir nicht gekauft. Ah. Die habe ich mir geliehen wegen Journey. Also hast du jetzt quasi gar keine Journey-Abspielmaschine? Doch, ich habe sie immer noch. Nach der Argumentation müsstest du da ja erst eine PS4 kaufen. Oder leihen. Oder ich warte bis zur 5. Ich versuche dich ja nur in den Konsum zu treiben. Also ja, also ich weiß gerade nicht, ob ich bräuchte ja dann auch ein vernünftiges Abspiel Monitorgerät, damit sich das irgendwie lohnt. Marcel, es ist doch absehbar, dass du eine PS4 kaufst. Seien wir doch mal ehrlich. Warum? Ich habe auf der PS3 habe ich 2 Spiele gespielt, nachdem ich Little Big Planet mal reingeguckt habe und dann wieder weggelegt. Ja, aber das zweite Spiel war The Unfinished Swan. Ja. Und das war so mittelgut. Ach ja. Aber wo wirst du denn Witness spielen, Marcel? Auf dem iPad und deswegen warte ich noch 3 Monate länger. Mhm. Ist ja doch jetzt eh schon wurscht. Bis die IP an irgendeine chinesische Firma verkauft wird und die dann das auf dem iPad mit weniger Texturen und schlechter FPS rausbringt. Aber auf dem PC zum Beispiel gibt es viel mehr Spiele, die mich interessieren würden. Ja. Da mache ich doch lieber noch eine Bootcamp-Partition. Ich weiß nicht, ob eine Bootcamp-Partition ob die viel hilft an der Stelle. Ja, vielleicht, also wahrscheinlich, ich kann mir eher vorstellen momentan, dass ich mir die PS4 für The Witness hole. Hm. Mal sehen. Was hast du denn da dranhängen an deiner PS4? Was ich da dranhängen damit, habe? Damit du ein gutes Bild hast und sich das lohnt überhaupt. Also ich habe da so ein 24 Zöller dranhängen, der auch als mein Zweitmonitor irgendwie funktioniert. Also du hast einen Monitor dafür. Ja. Ich kann ihn auch an den Beamer anhängen, aber dann muss ich sie kurz umbauen. Aber also das meiste spiele ich auf meinem Monitor. Ja, Journey ist schon schön. Ach, ich weiß es nicht. Mal sehen. Also ich freue mich jedenfalls, dass das rauskommt und dass es sozusagen auch bewahrt wird für die nächsten, für die zukünftige Generation, das heißt also für die nächsten 5 Jahre, ja, wo es die PlayStation 4 gibt. Weil das wäre schade um das Spiel. Du könntest dir ja eine PS4 kaufen und eine PS Vita und dann könntest du auf der PS Vita per Crossplay Journey spielen, während du auf dem Klo sitzt. Nein, also das würde mich tatsächlich interessieren, das auf einem Handheld zu spielen. Ja, interessanterweise. Also, das ginge dann, ja. Sehr schön. Ja, naja, mal gucken. Auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht habt, aber eine PlayStation 4, auf jeden Fall holen. Ja, definitiv. Das ist ein Muss-Titel sozusagen. Genau. Wo wir schon beim Muss-Titel sind, Magic Duels ist keiner, leider. Magic Duels ist mal wieder ein Magic, also Magic the Gathering. Ja, dieses Kartenspiel, das man früher auf dem Schulhof gespielt hat, das gibt es immer noch, das wird immer noch gespielt. Das wird auch sogar auf Twitch von Leuten geguckt, hust, hust. Und da gibt es jetzt mal wieder ein iOS-Spiel mit der Lizenz. Das ist allerdings mehr vom selben. Also es hat keine wesentlichen Unterschiede gemacht. Also die letzten Titel hießen alle Duels of the Planeswalkers mit Jahreszahl und der letzte Titel hieß dann nur noch Magic und nicht mehr Duels of the Planeswalkers. Aber im Prinzip ist es alles so ein abgespecktes Magic, das sich ganz gut spielt, aber das irgendwie leider, naja, gegen Hearthstone halt nicht so wirklich mithalten kann. Und leider die Komplexität, die Magic gegenüber Hearthstone im Zweifel halt mehr hätte, so ein bisschen hinten über Bord wirft. Es ist ganz schön, man kann reingucken und irgendwie for free spielen, weil bis man da irgendwie wohin kommt, wo man dann Geld zahlen muss, da kann man erstmal 3-4 Stunden Magic spielen. Aber so an sich ist es halt irgendwie nichts Neues und derselbe Kram, den sie seit Jahren machen. Und leider ist dieses Online-Magic-Spielen so ein bisschen, da könnte mal mehr passieren. Es sieht jetzt auch gar nicht so super aus, finde ich, von der UI. Nee, es sieht halt immer noch so aus wie vor 3 Jahren. Und nun ja. Es sieht aber aus wie vor 10 Jahren gerendert. Ja, ja, ja. Das ist pre-rendered vor 10 Jahren. Da hat mal vor 10 Jahren jemand einen Tisch gerendert und dann Karten ohne Schatten draufgelegt. Ja, ja, ja. That's very interesting. Ja. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht leider. Und aber für Fans kann man mal reingucken. Und man muss kein Geld zahlen, um mal reinzugucken. Das ist auch schon mal was. Wizards of the Coast ist immer noch Hasbro, oder? Ja. Ich glaube. Ja. Gehört jetzt Hasbro, ja. Also jetzt seit 10 Jahren. 5, oder? 10? Ich weiß es nicht genau. Also gefühlt schon ziemlich lange. Schon länger. Ich habe immer noch nicht verdaut, dass TSR jetzt Wizards of the Coast gehört. Tja. Das sind die Dungeons and Dragons rausgegeben haben. Oh ja. Siehst du mal. Ich gucke jetzt mal unter Firmengeschichte Wizards of the Coast und wir können ja so lange mal weitergehen im Text. Genau. Ich mache dann die mittlerweile traditionelle Audible-Werbung, die wir letztes Mal zum ersten Mal gemacht haben und die hiermit dann traditionell wird. Wenn ihr Interesse habt an einem Audible-Abo und uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr jetzt auf diesen Link klicken, der in den Shownotes ist, oder audible.de/fanboys in eure URL-Zeile eingeben. Und da könnt ihr dann irgendwie klicken und wir kriegen dann was von ab. Und das ist voll super. Und wir probieren das mal aus, weil Audible uns gefragt hat, ob wir nicht mal Audible-Werbung machen wollen. Und wir machen das mal. Apropos. Ja. Entschuldige. Ja, nee, ich war sowieso. Apropos Audible. Wir haben letzte Woche auch Audible gemacht, also Bücher gehört. Und zwar der Ingeborg-Bachmann-Preis war ja. Ah. Und da sind manchmal echt nette Texte dabei. Also der von der Gewinnerin hat mir auch gut gefallen. Wer hat denn gewonnen? Männer waren ein bisschen unterrepräsentiert dieses Jahr. Was denn das? Der Ingeborg-Bachmann-Preis. Mhm. Ich kann dir sagen, wie der funktioniert. Okay. Also der findet in Klagenfurt statt und Autoren schreiben den Text dafür oder bearbeiten einen Text, den sie schon haben dafür und lesen den davor. Und eine Jury bewertet das dann und vergibt den Ingeborg-Bachmann-Preis an den Text, den sie am besten finden. Mhm. Gerade in den früheren Jahren waren die Begründungen der Jury immer urkomisch, weil da immer so kauzige Gestalten auch saßen, die dann voll abgegangen sind wegen irgendwelchen Details in dem Text. Also, sich die Jurybegründung anzuhören, das gehört irgendwie auch dazu. Was ich auch immer schön finde, ist, wenn Autoren selber lesen. Peter Licht war da mal vor ein paar Jahren. Katrin Passig hat da auch mal einen Text vorgestellt und so. Und ich mag das Format ganz gern, weil die Texte halt nicht so super lang sind. Und die Besten sind dann auch immer ziemlich cool. Ja, ich muss gestehen, ich habe das vor allem früher gerne geguckt, als ich noch studiert habe und auch zur Schulzeit noch, weil das war irgendwie so, das wurde dann auf Dreisat ja live übertragen immer und stundenlang saßen dann da Menschen und lasen entweder vor oder unterhielten sich über das Vorgelesene. Mhm. Und es war so richtig, es war so Laber-Podcast bevor Laber-Podcast. Also der Skurrilitätsanteil macht schon auch ein bisschen den Charme aus. Ja, das stimmt. Leider haben sie einen fürchterlichen Player auf ihrer Webseite, aber der soll wohl früher noch schlechter gewesen sein. Also früher war das Real Video und zwar sehr lange, so länger als man denkt. Oh Gott. Ja. Ja, genau. Ja, aber kann man sich reinziehen, das macht Spaß. Mhm. Also mich erreicht eben die Meldung vom Rechercheteam. Wizards of the Coast ist 99 von Hasbro gekauft worden, das heißt vor 16 Jahren. Ja. Also da hatten wir schon lang beide recht, wenn wir es zusammengezählt hätten. Mhm. Ja. Wir werden nicht jünger. Und die Dinge sind alle schon länger her, als wir denken. So auch der Anfang dieser Sendung. Der zwar noch gar nicht so lange her ist, aber offensichtlich lang genug, um die Agenda erschöpfend zu behandeln. Es ist Sommer Die Folgen werden kürzer, ihr kennt das, das war in der Vergangenheit auch so. Lass mal gucken, vielleicht machen wir dieses Jahr so ein bisschen kürzere Sommerfolgen oder setzen mal aus eine Woche, wenn wir merken, dass irgendwie die Lage es nicht hergibt. Aber so in der sauren Gurkenzeit, wie man so schon sagt, da ist ja immer, müssen wir immer ein bisschen gucken, dass wir uns andere Themen noch besorgen. Ja. Ja. In diesem Sinne. Gut. Soweit. Bis demnächst. Ade. Tschüss.